Niemandsland, 91.4 FM bei Contrabanda. Spanien hat uns ruiniert. Guten Morgen, buenos días Barcelona, buenos días mundo, good morning Barcelona, good morning world, bon dia Barcelona, bon dia Mon. Hier sind wir wieder, Niemandsland geht auf Sendung 91.4 FM bzw. UKW, zu hören im Stadtbereich Barcelona und Umgebung sowie unter www.contrabanda.org im Livestreaming auf dem gesamten Planeten Erde. Zwei Stunden Musik, aktuelle Informationen, Nachrichten, Kultur, Geschichte, Politik von 10 bis 12 Uhr. Die Woche stand ganz im Zeichen der sogenannten Diada, der Unabhängigkeitsfete Kataloniens bzw. eines großen Teils der katalanischen Bevölkerung und ihres politischen Establishments. Die katalanischen Nationalisten wollen also ein Unabhängigkeitsreferendum erzwingen. Madrid ist natürlich dagegen. Aber auch hier in Barcelona gibt es trotz alledem Widerstand gegen diesen Volksentscheid. Es gibt genug Leute, die sagen, nein, wir wollen in Spanien verbleiben und nicht einen eigenen Staat. Dazu später mehr, wenn unser Radiofreund Werner eingetroffen ist, dann werden wir Informationen geben, aktuelle Meldungen und viel, viel Stoff für eine Debatte. So. einen schönen Hut. Der wird so groß, dass er mich zu beschützen droht. Ich schreibe deinen Namen auf Papier. Nur so. Ein schönes Tier, das schnappt nach allem, was mich zu verführen droht. Ich male dein Gesicht auf meine Hand, nur so. Wunderschönes Thema von Element of Crime, Die schönen Rosen, das 1995er Album, hat also schon 18 Jahre auf dem Buckel, nur so. Wunderschönes Thema. Beginnen möchte ich die Sendung heute mit einem Nachruf. Der Schauspieler Gottfried John ist tot. Jeder kennt ihn, jeder hat das Knautschgesicht dieses Mannes einmal erlebt und sich auf irgendeine Art, zumindest leinwandmäßig, in dieses Gesicht verguckt. James Bond, Berlin Alexanderplatz, Lili Marleen, Gottfried John spielte über 40 Jahre auf der Leinwand wie auf der Bühne. Vor knapp 2 Wochen ist er mit 72 Jahren gestorben. Er ist also tot. Der große Schauspieler Gottfried John. Er starb bereits am Montag vor einer Woche im Alter von 72 Jahren in der Nähe von München, wie der Westdeutsche Rundfunk, WDR, am Dienstag letzter Woche in Köln mitteilte. Der Schauspieler erlag demnach einem Krebsleiden. Der gebürtige Berliner John, bekannt wie gesagt durch James Bond 007, Goldeneye, den Film Berlin Alexanderplatz, lebte lange in Utting am Ammersee. Prägend für ihn war die Zusammenarbeit mit Regisseur Rainer Werner Fassbinder, der ihn 1972 für den ARD-Fünfteiler 8 Stunden sind kein Tag als Hauptdarsteller engagierte. Lange blieb der Schauspieler mit dem markanten Gesicht Fassbinder und dem neuen deutschen Film treu, spielte etwa auch in Die Ehe der Maria Braun oder in Lili Marleen mit. Gottfried John kam 1942 als uneheliches Kind in Berlin zur Welt. Mit 15 Jahren floh er aus einem Erziehungsheim nach Paris. Später scheiterte er zwar an der Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule in Berlin, nahm aber privat Schauspielunterricht und gab noch während seiner Ausbildung sein Theaterdebüt am Berliner Schillertheater. Besonders gerne arbeitete er mit dem Regisseur Hans Neuenfels zusammen, etwa in Peter Handkes Publikumsbeschimpfung. Einer seiner größten internationalen Erfolge war 1995 die Rolle als Bösewicht im 17. James-Bond-Film GoldenEye, als Gegenspieler von Pierce Brosnan als Agent 007. WDR-Intendant Tom Burow würdigte John am Dienstag vergangener Woche. Unvergessen bleibt seine wunderbare Darstellung in Fassbinders Berliner Alexanderplatz. Wir werden Gottfried John in Erinnerung behalten als einen großen Charakterdarsteller und als einen ebenso bescheidenen wie warmherzigen Menschen. Spiegel schreibt in seiner Ausgabe von dieser Woche in einem Nachruf Folgendes. Kaum ein Schauspieler brauchte so wenige Dialogsätze wie er. Allein mit seinem Gesicht konnte John die Lebensgeschichten seiner Figuren erzählen, ob er nun einen russischen General spielte oder in einem James-Bond-Film, GoldenEye 1995, oder einen römischen Imperator, wie in der Comic-Adaptation Asterix und Obelix gegen Caesar von 1999. Die zweifach gebrochene Nase, die schlitzartigen Augen, die fein geschnittenen femininen Lippen. Mit einem Zucken im Mundwinkel konnte John bestimmen, ob er brutal, spöttisch oder traurig wirkte. Man sah ihm an, dass er keine leichte Kindheit gehabt hatte. John wuchs in den 50er Jahren in Heimen auf. Später ging er nach Paris und schlug sich als Straßenkünstler durch. Als Rainer Werner Fassbinder ihm 1980 in dem Fernsehmehrteiler Berlin-Alexanderplatz die Rolle eines Kleinkriminellen gab, der auch vor Mord nicht zurückschreckt, wusste der Regisseur genau, dass John etwas Unschätzbares mitbrachte. Große Erfahrung mit der Härte des Pflasters. Den vielen Bösewichten, die John im Laufe seiner Karriere spielte, gab er eine ganz eigene Melancholie. Sie schienen zu bedauern, dass sie einfach zu viel erlebt hatten, um auf der Seite der Guten stehen zu können. Auch wir im Niemandsland haben die Niemandslandfahnen auf Halbmast gehisst. Gottfried John starb am 1. September in Utting am Ammersee. Wir trauern. Gottfried John, wenn man als Schauspieler Rollen interpretieren muss oder als Autor Personen erfindet oder Handlungen, wo fängt man da an? Man imaginiert sich Figuren, andere Menschen und nach einiger Zeit verselbstständigen die sich. Das heißt, man ist das dann fast nicht mehr selber, sondern man ist eine andere Figur. Ich spiele natürlich gerne die sehr selbstsicheren, starken Typen und würde mal eher behaupten, dass ich das Gegenteil davon bin. Gottfried John hat nebenbei natürlich auch als Stimme großen Erfolg gehabt. Er hat in vielen Hörbüchern mitgewirkt und bei Hörspielen, seine Stimme sehr markant. Beim Rilke-Projekt von Schönherz und Flair, beim meines Wissens zweiten, jawohl, Überfließende Himmel, hat Gottfried John ein Gedicht von Rainer Maria Rilke gesprochen. Das Gedicht passt eigentlich schon fast zur Jahreszeit. Es fehlt knapp eine Woche. Und dann haben wir Herbst. Gottfried John, Herbsttag. Herbsttag. Thank you. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren. Lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern. Ja, tschüss, Gottfried John, altes Knautschgesicht, farewell, er ist dahin, er ist tot. Niemandsland 91.4 FM, es ist Samstag, der 13., Gott sei Dank nicht Freitag, der 13., September 2014. Eingangs gesagt, eine ereignisreiche Woche hier im katalanischen Hochkatalonien, wenn wir das mal so nennen dürfen. Zusammenhalt, das ist entscheidend beim sogenannten Castell, der berühmtesten katalanischen Tradition. Die Menschenpyramiden sind mehr als 15 Meter hoch. Eine Mutprobe für die jüngsten Kletterer. Verschiedene Gruppen stellen sich dem Wettbewerb auf dem Rathausplatz von Barcelona. Hier kocht die katalanische Volksseele. In diesem Jahr ist dabei ein neuer Ruf zu hören. Independencia, Unabhängigkeit. Espanya ens arruïna. Spanien hat uns ruiniert. Spanien respektiert weder unsere Kultur noch unsere Sprache. Wir können einfach nicht mehr. Unser Volk hat alles versucht, um mit Spanien zurechtzukommen. Aber jetzt haben wir endgültig entschieden, dass wir einen eigenen Staat gründen werden. Sowohl von der Basis als auch aus den Institutionen heraus hören wir seit Monaten nichts anderes als Independencia, Independencia, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit. Alle Lautsprecher des Systems sind auf diese Parole gepolt. Und da sollte man sich mal ein paar Fragen stellen, noch nicht mal kritische Fragen, einmal ein paar ganz praktische Fragen. Wenn man über dieses Thema spricht, ist natürlich einiges ungeklärt. Ich habe mir ein paar Fragen formuliert. Niemandsland. Fragen zum Nationalismus und zur Nation. Ich verlese meine Fragen mal kurz und dann kann Werner die alle beantworten. Der sitzt nämlich hier. Hallo, guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Soll ich die dann nach jeder Frage beantworten oder muss ich mir das dann alles merken? Hör dir erstmal alles an. Das ist wie so eine Art Fragenkomplex, den sich ein normaler Bürger stellt. Ein Bürger dieser Erde, nicht ein Bürger von irgendeiner Nation. Also, die erste Frage. Ist Nationalismus in allen Ländern immer das Gleiche? Kann, soll man etwa den deutschen, den US-amerikanischen und den katalanischen Nationalismus vergleichen? Nation bedeutet, ich habe mich mal schlau gemacht, Lebensgemeinschaft von Menschen mit dem Bewusstsein gleicher politisch-kultureller Vergangenheit und dem Willen zum Staat. Achtung, dem Willen zum Staat. Das ist die Definition aus dem Duden. Kluges etymologisches Wörterbuch sagt, Nation, Staatsgemeinschaft, im 14. Jahrhundert entlehnt aus gleichbedeutend Natio Nationis, das heißt wörtlich geboren werden, Geburt, einer Ableitung von Nasci Natus Sum, geboren werden, das mit Genus, Geschlecht, Art und Gattung verwandt ist. Bezeichnungsmotivisch ist eine Nation demnach eine Gemeinschaft desselben Ursprungs. So, das sind die kürzesten Definitionen, die ich gefunden habe. Jetzt ist meine Frage. Braucht eine Nation immer einen Staat? Und wenn es einen Staat gibt? Braucht eine Nation einen Staat, um Gottes Willen? Also, diese Frage haben wir so eigentlich schon lange nicht mehr gestellt. Wird ein unabhängiges Katalonien eine Armee haben? Und? Weitere Frage, einen Geheimdienst. Nächste Frage, wird es dann chemische Kampfstoffe geben oder Atomwaffen? Wird auch der katalanische Geheimdienst seine Bürger rund um die Uhr bespitzeln, wie zum Beispiel alle westlichen Geheimdienste dies tun mit ihren Bürgern und Bürgerinnen? Werden dann in einem unabhängigen Katalonien katalanische Unternehmer ihre Arbeiter weniger scharf ausbeuten? Werden die katalanischen Behörden die herrschende Klasse aufhören, öffentliches Eigentum, öffentliche Unternehmen, öffentlichen Grund und Boden, öffentliche Gebäude und die öffentliche Küste zu privatisieren und an ausländische Investoren zu verkaufen? Werden die reichen Katalanen dann aufhören, ihre Millionen in Steuerparadiesen anzulegen? Nächste Frage. Welche Währung wird Katalonien haben? Den Euro oder den Pujolet? Kleiner Scherz. Welcher Markt wird hier eingeführt? Das heißt, welcher Marktzugang wird Katalonien bewilligt? Zum europäischen Markt oder zum nordafrikanischen Markt? Oder was wird da geschehen? Noch zwei Fragen. Wird es Grenzen geben mit Schlagbäumen und Grenzkontrollen? Ich habe im Internet schon Witze gesehen. Da gibt es einen Zaun wie in Ceuta und Melilla. Und die katalanischen Grenzpolizisten schlagen auf spanische Immigranten ein, die über den Zaun wollen nach Katalonien. Solche Witze grassieren schon im Internet. Und die letzte Frage, für viele Leute vielleicht sogar die wichtigste Frage. Tja, last not least. In welcher Liga wird Barça spielen? Mit wem wird Barça zusammen? Mit Sabadell, mit Figueras und mit Nastic Tarragona in einer Liga? Dann werden sie schnell in die Zweitklassigkeit abgleiten. Und das ist natürlich eine Frage, die einmal ein großer katalanischer bzw. spanisch-katalanischer Schriftsteller beantwortet hat, ein sogenannter Charnego. Charnego ist ein Wort, das benutzen die geborenen Katalanen abschätzig für die Immigranten aus dem Süden Spaniens, die im letzten bzw. im vorletzten Jahrhundert schon, Ende des 19. Jahrhunderts, eingewandert sind, um den Bauboom und den Industrieboom zu nutzen, der hier besonders in Katalonien und Barcelona herrschte, und haben sich hier niedergelassen. Der hat gesagt, es wird erst dann eine katalanische Unabhängigkeit geben, wenn der FC Barça sich auflöst. Ja, war ein bisschen viel auf einmal, Werner, aber vielleicht wirst du Stellung nehmen. Ja, nee, ich muss zugeben, da hast du also wirklich ganz schnell, wie viele, sieben ganz interessante Fragen angeschnitten. Wie lange hast du denn gebraucht, um dir das auszudenken, diese sieben? Die habe ich in 3 Minuten runtergeschrieben. Sehr schön, ja, ja. Man kann da noch zig andere dranhängen. Zum Beispiel ist bei einem unabhängigen Katalonien zu erwarten, dass dann die katalanische Polizei weniger hart zuschlägt als die spanische und so weiter und so weiter. Ja, aber gut, das alles bezieht sich auf vorgestern, auf den 11. September. Also meine persönliche Meinung ist, dass am 11. September wichtigere Sachen passiert sind, wie zum Beispiel 1973 in Chile, wo der faschistische Pinochet mit Unterstützung der USA dann den Allende ermordet hat und den Regierungspalast bombardiert hat, dann 11. September die Twin Towers, ne, das ist jetzt auch schon 12, 13 Jahre her. Ja. Aber gut, hier in Katalonien gibt's was Wichtigeres. Da ist dieser 11. September und genau jetzt 300 Jahre nach 1714, wo die katalanischen Truppen dann geschlagen wurden von den Bourbonen. Und jetzt ist aber genug, seither sind wir ein besetztes Land und was wir jetzt unbedingt brauchen, ist unsere Unabhängigkeit von Spanien in diesem Fall. Ja gut, da haben wir einiges dazu zu sagen wahrscheinlich, aber man muss ja zugeben, ne? Also was da stattgefunden hat vor 2 Tagen, war beeindruckend in dem Sinne, wie viele Leute da hingegangen sind zu dieser Veranstaltung hier im Zentrum von Barcelona. Und auch muss man zugeben, dass das nicht zum ersten Mal passiert jetzt ist, sondern zum dritten Mal. Ja. Zum ersten Mal fing es an vor 2 Jahren, wo es zum ersten Mal eine riesenhafte Kundgebung gegeben hat, auch im Zentrum von Barcelona, aber einfach so als Konzentration, als Demonstration. Aber da waren dermaßen viele Leute da, also ich habe gehört, weiß nicht mehr genau, über 1 Million oder vielleicht 1,5 Millionen. Und das war also dermaßen brutal, dass man wirklich keinen Fuß mehr von anderen setzen konnte im ganzen Zentrum. Das war keine Demonstration, wo die Leute marschieren, sondern die wollten, aber das ging dann nicht, weil man eben nicht konnte, physisch. Ja. Und dann letztes Jahr haben sie sich was anderes einfallen lassen. Da haben sie diese Menschenkette gemacht über, weiß ich, 400 Kilometer. Das fing oben an der französischen Grenze an, ging dann durch ganz Katalonien bis runter zur Grenze zu Valencia, zu der Autonomie Valencia oder Castellón. Und jetzt also dieses Jahr dieses V, das sie da konstruiert haben, ne, zwischen den 2 Hauptschlagadern hier in Barcelona, der Diagonal und der Gran Via, voll von Leuten. Und was hast du gehört über die Zahlen, Teilnehmerzahlen? Also das, ja, ich habe gehört, also 1,8 Millionen, das sagte hier die Polizei. Die stufen ja immer nach unten, aber in diesem Fall ist das ja auch ein institutionelles Ding. Und da macht man dieses Spielchen nicht. Bei einer linken Demo oder bei einer Demo für soziale Forderungen wird 90% praktisch weggenommen der teilnehmenden Demonstranten. Hier hat man wohl mit Hubschrauber gemessen, was da unten abging. Was du gesagt hast zu dem V, das haben die hier alle genannt, La Bebasha. Auf Spanisch heißt V V. Wofür steht dieses V? Tja, 2 Millionen in rot und gelb gekleidete Katalanen, also ungefähr, haben zu einem V wie Vote, wähle, aus dem Englischen, wie Voluntad, Wille, mit V geschrieben, oder wie Victoria, Sieg, auf Barcelonas beiden großen Boulevards sich aufgestellt. Das sah natürlich beeindruckend aus. Was mir auch aufgefallen ist, dass ich zum ersten Mal im Leben gesehen habe, wie Demonstranten einen Polizeihubschrauber beklatschen. Da stand ein Polizeihubschrauber, 2 waren unterwegs, über der Masse der Menschen, und der Bauch des Polizeihubschraubers war in den katalanischen Farben angemalt, und die Menschen beklatschten diesen Hubschrauber, der sie ja eigentlich beobachtet, der sie filmt und dann vielleicht sogar archiviert. Diesen Hubschrauber haben sie beklatscht. Die spanische Polizei wird natürlich auch die Bilder auswerten, aber das ist in diesem Falle wahrscheinlich Schnurzepiepe egal, weil nämlich die staatlichen Institutionen selber ein Rieseninteresse an dieser Demonstration haben. Und es gibt natürlich auch so Paranoia-Verschwörungsideen, dass diese ganze Hype mit dem Katalanismus und dem Independentismus, das ist eine Großintrige der neoliberalen Weltlenker, die im Moment dabei sind, einen ehrgeizigen Plan zu verwirklichen, nämlich die Erde in möglichst viele kleine, feudale Staatengebilde aufzuteilen, die man dann leichter lenken und regieren kann. Ist ja auch logisch, man kann natürlich leichter eine kleine Clique regieren als einen großen Staat, der womöglich sich gar noch demokratisch manifestiert und in dem man niemals eine Riesenmasse beherrschen kann. Aber kleine feudale Staatsgebilde, die lassen sich dann von der Geheimregierung der Welt leichter regieren. So ungefähr sieht's aus, meine Damen und Herren. Das ist eine Einschätzung, die viele Leute im Moment teilen. Also das, was du gerade gesagt hast, dieses Bild mit dem Hubschrauber, der beklatscht wird von Demonstranten, das kennzeichnet vielleicht sehr gut, ja, warum man auf solche Demonstrationen nicht hingehen sollte. Ja. Das ist ein Ausdruck davon, dass eben von so einer Bewegung, so einer nationalistischen Bewegung, die Leute, die die Macht haben, keinerlei Gefahr zu erwarten haben, sondern genau im Gegenteil. Deshalb ist es, finde ich, eine sehr schöne Szene. Jetzt, deshalb gibt es jetzt auch viele Leute, die sagen, ja, wenn die Polizei da uns jetzt filmt und so, das ist ja nicht schlimm, weil sie sich identifizieren deshalb mit der Polizei. Und, ja, die sagen, es ist unsere Polizei, genau, die filmen uns, aber, und wir sind ja eine Familie. Aber wenn die jetzt weitermacht da und sagen wir dann irgendwann mal, schickt die Zentralregierung aus Madrid die Panzer hier los und lässt die nationale Polizei einmarschieren, dann hat die Polizei hier nichts mehr zu melden. Ne? Und wenn die dann an diese Archive kommen, dann ist wieder unangenehm. Ja? Also deshalb ist gerade, sieht man da, wo die Gefahr eigentlich ist, nicht wer diese Daten sammelt, sondern dass die überhaupt gesammelt werden. Das ist das Problem. Ne? Man hat das natürlich so begründet, es waren natürlich auch Informationshubschrauber, die das Ganze gefilmt haben und dann die Bilder an die Fernsehstationen, an die katalanistischen und katalanisch gelenkten Fernsehstationen geliefert haben, die dann natürlich eine riesen Bilderflut hatten, um dann auch später in den Nachrichtensendungen die Leute natürlich zu beeindrucken, besonders außen, außerhalb. Es war natürlich auch eine Show, die ein großes Signal setzte nach außerhalb. Diese große Demonstration am Donnerstag zeigte nach innen, wir sind viele, hier sind wir sind eine Familie. Und nach außen, wir sind zu viele, als dass ihr uns jetzt noch ignorieren könnt. Das hat auch funktioniert. Ich muss sagen, ich war ja in dieser Menge und ich habe mich eigentlich nicht unwohl gefühlt, weil die Menschen selber hatten sehr glückliche Gesichter und es war eine fröhliche, bunte, sonntägliche, gemischte Menge an Menschen, Leuten, Opa, Oma, Kinder, das heißt Leute, die sonst normalerweise vielleicht nie zu einer Demo gehen würden, die waren alle da, die waren alle geeint, in ihrem Herzen pochte nur ein Gefühl, wir sind Katalonien und wir wollen jetzt die Unabhängigkeit haben, unser Führer ist Artur Mas und dieser schrullige Dicke, dieser schrullige Fatman, Junqueras, mit dem drolligen Schieleblick, der natürlich auch ein gewiefter Politiker ist und ein gewiefter Massenbeeinflusser. Und diese Leute haben das eigentlich perfekt inszeniert, da kann man nicht meckern. Das stimmt, da hast du völlig recht. Und so ungefähr wie beim Reichsparteitag in Nürnberg. Ja. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Doch. Aber Werner, die Katalanen wären da, sehr... Das war ja eine von deinen Fragen vorher. Ja, aber ne? Die Katalanen wären schwer beleidigt, wenn man das nur erwähnt. Das ist doch mir egal, dann sollen sie beleidigt sein. Aber ich sehe das so und für mich ist das so. Ja. Also ich war nicht auf dieser Demonstration, weil ich genau wusste, wenn ich da hingehe, würde ich unheimlich unwohl fühlen. Ja. Also ich fand es nicht, ich fand beeindruckend die Zahl der Leute. Ja. Was ich aber nicht beeindruckend fand, sondern beängstigend, war diese Uniformierung von all den Leuten. Ich habe noch nie eine Demonstration gesehen, wo alle uniformiert waren. Also nur angeblich fortschrittliche Demonstrationen. Aber diesmal ja, entweder gelb oder rot. Ne? Und man hat praktisch, also ich habe es nur im Fernsehen gesehen, ich bin bewusst nicht auf die Straße gegangen, weil ich nicht verwechselt werden wollte mit diesen Leuten und habe es nur im Fernsehen gesehen, aber man hat praktisch keine Demonstranten gesehen, die ganz normal, in normaler Kleidung, Zivilkleidung da hingegangen sind. Ne? Und also deshalb zu dem, was dieses V, das sie da konstruiert haben, ob das jetzt heißt Voluntat, Wille oder Votar, abstimmen oder wählen oder was auch immer. Für mich war das eher das V von Vomitar. Also ich fand es echt zum Kotzen. Genau. Gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir hören uns einmal ein paar Eindrücke an, die ich während der Demo eingefangen habe mit meinem neuen Aufnahmegerät. Ich hoffe, das klingt jetzt gut. Moment, ich habe es versucht, ein bisschen abzumischen. Hallo, Radio Contrabanda, ein lokales Radio hier in Barcelona. Wir sind auch deutschsprachig. Können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Ja. Warum sind Sie heute hergekommen? Ja, wir sind hergekommen, um die Katalanen zu unterstützen. Also wir in Südtirol wollen ja auch unabhängig werden von Italien. Und deshalb ist das Pflichttermin. Wir wollen alle Völker unterstützen, damit sich in Europa endlich was ändert. Sind Sie von irgendeiner Organisation oder machen Sie das privat? Wir sind vom Südtiroler Schützenbund. Ja. Also eine Delegation vom Südtiroler Schützenbund. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sind hier, um die Unabhängigkeit der Katalanen zu unterstützen, aber nicht nur. Auch dieser der Schotten und der Basken, Flamen und natürlich auch unsere Unabhängigkeit weiterzubringen. Und genau deswegen sind wir heuer schon zum zweiten Mal hier. Ja, ich bin dann rumgegangen mit meinem Mikro und habe Leute interviewt, die mir aufgefallen sind in der Menge. Diese Herrschaften waren mir aufgefallen durch ihre Tracht. Die trugen. Moment, hier bin ich nochmal live. Wir befinden uns hier im Zentrum von Barcelona. Hier an der Calle Marina, Ecke Gran Via, formieren sich die Massen mit katalanischen Fähnchen, patriotischen T-Shirts, um ein gigantisches V zu bilden. Es soll das V von Victoria sein, das Victory-Zeichen, als Symbol dafür, dass die Unabhängigkeit Kataloniens bald wohl eintreffen wird. Gut, die Herrschaften trugen also Lederhosen und so richtige Wadenwollstrümpfe und Bergsteigerschuhe. Und die Mädels hatten Trachtenkleider an und standen da also auch mit einem richtigen ausladenden, sagen wir mal, Ausschnitt. Das Ganze war sehr niedlich anzusehen. Und die haben ja auch bereitwillig geantwortet auf die Fragen. Und mir ist aufgefallen, wie emotional das Ganze ist. Ich habe dann den jungen Mann gefragt vom Bozener Schützenbund, was denn dann geschehen soll. Soll Südtirol einen eigenen Staat bilden oder soll Südtirol sich Österreich anschließen? Und er meinte dazu, das wird das Volk danach demokratisch entscheiden. Das war natürlich sehr nett. Gut, ich lasse das mal im Hintergrund jetzt laufen. Hier sind jede Menge Sprechchöre. Der Hubschrauber kreiste praktisch unablässig, ununterbrochen, einer der beiden Hubschrauber, über der Menge. Und die Leute stellten sich dann um kurz vor fünf in Achterreihen auf und bekamen nicht, was ihnen gebührt, wie Pommes rot-weiß, sondern es waren wie Pommes gelb-rot. Das waren nämlich die Farben der katalanischen Nationalflagge. Die stellten sich also in diesen Zweierreihen, in diesen Rot-Gelb-Reihen auf. Wir wurden gebeten, die mit den schwarzen T-Shirts uns nicht da reinzustellen, weil das dann das Bild verwässern würde, wenn da schwarze kleine Flecken drin sind. Schwarz war natürlich für mich die Farbe der Diskrepanz. Die Leute, die den Balken bilden wollten zum anarchistischen A, die hatten sich verabredet, die wollten weiße Hemden, sollten die alle anziehen. Da waren auch einige Leute mit weißen Hemden. Ich habe nicht rausgekriegt, ob die das geschafft haben. Die wollten eine Menschenkette bilden. Da kam aber, glaube ich, nur angeblich, man konnte die gar nicht zählen, die Menge war so erdrückend, 2000 Leute, die das machen wollten. Ich weiß nicht, wie viel das waren. Ich weiß nicht, ob du da Informationen hast. Nee, auch nicht. Aber da gab es was. Später gab es noch eine Anarcho-Demo, beziehungsweise eine Demo der sogenannten Antisistema oder der Indignados, die war allerdings sehr, sehr zahlreich. Das waren bestimmt 10.000 Leute. Die zogen dann den Paseo San Juan runter in Richtung Arc de Triomphe und protestierten und erhoben natürlich soziale Forderungen. Da war dann ungefähr der Tenor Unabhängigkeit. Ja, warum? Wozu? Was machen wir mit einer Unabhängigkeit? Um dasselbe zu behalten, was wir jetzt haben, ist eine Unabhängigkeit steril und nutzlos. Wir brauchen eine soziale Unabhängigkeit, eine politische Unabhängigkeit und eine ganz andere Welt müssen wir uns schaffen. Gut, mal ein paar Fakten zur Situation, zur Demo und zu dem ganzen Theater. Spaniens Regierungspartei macht inzwischen mobil gegen Katalonien. Die haben natürlich im Moment nicht viel zu bieten. Die pochen ständig auf die Verfassung, auf die Illegalität einer sogenannten Consulta, das heißt einer Volksbefragung zur Unabhängigkeit, und mehr fällt denen dazu auch gar nicht ein. Zumindest nicht, was sie öffentlich äußern. In ihren Hinterzimmern werden sie wahrscheinlich Gift und Galle spucken gegen die Katalanen. Am vergangenen Freitag ließ die Generalsekretärin der in Madrid regierenden Volkspartei PP, eine gewisse Maria Dolores de Cospedal, auf einer Parteikonferenz im katalanischen Badalona die Bombe platzen. In einer emotionsgeladenen Rede bot sie nicht nur der Rechtspartei Unión Progreso y Democracia, Einigkeit, Fortschritt und Demokratie, UPD, und den pro-spanischen Ciutadans, Bürger nennen die sich, eine große Koalition an, um gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens Front zu machen. Sie richtete ihr Ansinnen auch an die katalanischen Sozialdemokraten der PSC, dem regionalen Pendant zur gesamtspanischen PSOE, sowie an die Unión, UDC, die mit ihrer Schwesterpartei Convergencia, CDC, bislang Teil der konservativen katalanischen Regierungsallianz CiU ist. Für die Cospedal und ihre Partei wird die Zeit allmählich knapp, sagt die Junge Welt in ihrer Ausgabe von gestern. Das politische Panorama Kataloniens ist geprägt von der Massenmobilisierung, die am 11. September stattgefunden hat, dem katalanischen Nationalfeiertag, an dem, wie gesagt, erneut hunderttausende Menschen, wir haben gerade versucht zu schätzen, offizielle Institutionszahlen sagen 1,8 Millionen, zu einer Großdemo hier die Loslösung von Spanien gefordert haben. Zudem hält der katalanische Ministerpräsident Artur Mas bislang konsequent an der von einem breiten Bündnis regionaler und linker Parteien vereinbarten Volksbefragung am 9. November fest. Ende des Jahres könnte es zudem sogenannte plebiszitäre Neuwahlen geben, um die Loslösung des ökonomisch starken Kataloniens voranzutreiben. Ja, aber was ist passiert? Der Ruf der PP ist verhallt. Lediglich Rosades von der UPID begrüßte das Ansinnen de Cospedals, nicht nur die Einheit Spaniens zu bewahren, sondern auch eine Spaltung der katalanischen Bevölkerung zu verhindern. Die Ciudadans erklärten demgegenüber, sie seien nicht bereit, mit den korruptionsgebeutelten Parteien PP und PSC zusammenzuarbeiten. Auch der Sozialdemokrat Miguel Iceta verkündete schon vor dem offiziellen Nein der PSOE, dass es an der Zeit sei, Brücken zu bauen und nicht Türen zu verschließen. Auch von UDC-Chef Antoni Duran-Lleida kam eine eindeutige Antwort. Die PP habe nichts begriffen und könne einen Apfel nicht von einer Birne unterscheiden. Die UDC will nur dann eine Volksbefragung unterstützen, wenn diese vom spanischen Verfassungsrecht für legitim erklärt wird. Doch falls die PP ernsthaft damit gerechnet hatte, sich die Widersprüche innerhalb der CiU zunutze machen zu können, lag sie offenkundig völlig daneben. Tatsache ist jedoch auch, dass die katalanische Regierung noch vor dem 9. November an der Frage der Legitimität der Volksabstimmung auseinanderbrechen könnte. Die Verabschiedung des für das Referendum notwendigen Gesetzes Mitte September gilt als sicher. Dieses soll den legalen Rahmen der Befragung bilden. Befürchtet wird jedoch, dass das Gesetz von den Richtern in Madrid abgeschmettert wird. Schon die Zusammensetzung des 12-köpfigen Richtergremiums, das durch Kongress, Senat, den spanischen Gerichtshof sowie direkt von der Regierung eingesetzt wurde, lässt nichts anderes erwarten. Gerichtspräsident Francisco Pérez de los Cobos, so heißt der Mann, etwa war noch über seinen Amtsantritt hinaus aktives Mitglied der PP. Das heißt, ein sogenannter neutraler Gerichtshof ist Partei, natürlich, das gibt's hier in Spanien, und hat sich in der Vergangenheit bereits öfter durch antikatalanische Schriften und Äußerungen hervorgetan. Das heißt, von der Seite ist eigentlich nichts zu erwarten. Im Gegenteil, die Zentralregierung in Madrid wäre eigentlich verpflichtet, Artur Mas und die Rädelsführer einer Sedition, so nennen die das hier, eines Aufstands gegen den Staat, zu verhaften, wenn diese am 9. November dann aufrufen. Auf der Demo wurden Zettel verteilt, da hieß es, ziviler Ungehorsam, wählt trotzdem, und auf der Rückseite dieser großen gelben Zettel, die da massenhaft unter die Leute gebracht wurden, hieß es, wer daran teilnimmt, bekommt Rechtsbeistand und bekommt Hilfe und alles Mögliche. Das heißt, es ist daran gedacht, an eine Illegalität. Diese Widersprüche, diese Enfrentation, dieses Gegeneinander zwischen der hiesigen katalanischen Regierung und der Zentralregierung, die nicht weder zur einen noch zur anderen Seite gehören oder gehören wollen, da gibt es, denke ich mal, zwei Reaktionen. Also so vernünftige, in Anführungszeichen, Leute wie die Sozialisten, die sagen dann, was du gerade zitiert hast, ja, es geht darum, Brücken zu schlagen, miteinander zu reden, ja, das hört sich natürlich gut an, ist natürlich im Grunde irgendwo auch richtig, aber man muss sich natürlich angucken, wer da miteinander verhandeln soll. Und die andere Reaktion ist die, dass man überhaupt nichts sagt zu diesem Thema, ja, weil das geht uns nichts an, das hat mit meinen Interessen nichts zu tun, wenn die aufeinander einprügeln. Aber warum gibt es da keine Konzession? Warum geht in diesem Sinne nichts voran, dass da es zu Verhandlungen kommt, weil es eben beide Seiten interessiert. Ne? Die hiesige, Regierung ist genauso daran interessiert, dass sich die Sache hochschaukelt wie die in Madrid, gerade deshalb, weil sie dann von den eigentlichen Problemen, die sie beide haben, ablenken können. Ne? Und die eigentlichen Probleme sollten wir nochmal ganz kurz aufzählen, weil die sind wirklich furchterregend. 58% Jugendarbeitslosigkeit, das ist unglaublich in einem Land. Eine Auswanderung, eine Unterdrückung, eine Lohnkürzung, eine Armutswelle, die sich über diesem Land breit macht. Man sieht immer mehr arme Menschen auf den Straßen herumvagabundieren. Es ist eine unglaubliche Depression, die hier stattfindet. Es wird eine Armut produziert, die wird sich noch über Generationen rächen. Und um das alles zu übertünchen, bläst man in die nationalistischen Hörner, schwenkt die nationalistischen Fahnen, um die Leute in diese Weise zu verblöden und ihre Energien in eine einzige Richtung zu lenken, nämlich Konfrontation mit dem Gegenüber. Und ein anderer wichtiger Punkt ist eben auch Korruption. Wenn man hier in Spanien das Wort Korruption hört oder liest, alle denken dann zuerst mal, und zu Recht natürlich, an die PP, die Regierungspartei in Madrid, Partido Popular, weil dort sind also die schlimmsten, die größten Skandale konzentriert bei dieser Partei, hauptsächlich in Madrid, aber oder in Valencia, aber in allen Regionen. Ne? Aber genau das Gleiche findet hier in Katalonien statt, ne? Die genauso korrupt und genauso viele Korruptionsfälle, also schon was jetzt in letzter Zeit war, Familie Pujol, ja, der Übervater in Katalonien, über 30, mehr als 30 Jahre hinweg Steuerbetrug gemacht, fast alle von seinen 7 oder 8 Kindern, die er hat, in irgendwelche Skandale und Korruptionsfälle verwickelt. Das war ja nur der letzte Fall. Das hat ja vor vielen Jahren schon angefangen mit anderen, die auch im Umfeld von dieser katalanischen Bourgeoisie waren. Macià, Alavedra, Prenafeta, dann Millet, ne, der vom Palau de la Música. Hm? Diese Mafia, die existiert hier in Katalonien genauso wie in Madrid. Ja, und also schon deshalb ist es ein Schwachsinn, sich da einzulassen auf diese Geschichte, wenn dieses Problem nicht angegriffen wird. Ne? Und du hast ja vorher schon so Fälle zitiert, wo dann das auch ins Lächerliche gezogen wird und so. Das Letzte, was ich gehört habe, war, der Vorteil, der große Vorteil wäre, wenn Katalonien jetzt verschwindet aus Spanien, dass dann endlich Aragon Zugang zum Mittelmeer hat. Ja. Eine andere Frage, die natürlich auch schon jetzt schon diskutiert wird unter sich hispanisch-spanisch fühlenden Bevölkerungsteilen, ist die Frage der Enklaven. Es hat schon wie damals in Quebec bei dem großen Volksentscheid zur Unabhängigkeit Quebecs von Kanada, zur Loslösung, hat es sofort Äußerungen gegeben von regionalen Gemeinden, Rathäusern, sich dann wieder von der neuen Republik Quebec loszulösen. Das heißt, es gibt dann diesen sogenannten Leopardenfell-Effekt, dass dann innerhalb eines freien Kataloniens, eines von Spanien losgelösten Kataloniens, sich wiederum ganze Regionen und Gemeinden von Katalonien loslösen wollen, mit dem gleichen Argument, unsere Bevölkerung ist mehrheitlich spanischsprachig und identifiziert sich mit Spanien und wir wollen nicht zu diesem neuen Land gehören. Solche Sachen werden dann natürlich auftauchen. Man erinnert sich an den Zerfall der damaligen Sowjetunion, die Republik Transdnieper, die heute noch existiert, eine russische Enklave eingezwängt zwischen Ukraine und Rumänien irgendwo. Und diese Enklaven werden sich gnadenlos bilden und da wird es noch für Jahrzehnte Stunk, Streit und Kampf geben, wer da das Sagen hat. Und wie man aus der Geschichte weiß, wird dann irgendwann eine Zentralregierung ihre Polizei, ihre, sagen wir mal, Verwaltungsdirektoren hinschicken, wie das auch in der Ukraine war, jetzt letztens. Und die sollen dann dafür Ordnung sorgen, die werden eingesetzt, aber dann natürlich nur mit Polizeibegleitung oder sogar mit militärischer Begleitung. Das Ganze läuft also auf einen ungeheuren Stunk hinaus. Contrabanda FM 91.4. Radio libre y no comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión. 23 años. Marlene Dietrich zu diesem Thema. Es geht um Abschied. Now here's one of my favorite songs. It is called Don't Ask Me Why I Cry. Speaks of love and the pain of love and of parting. warum ich gehe. Frag nicht warum, was immer auch geschehe. Frag nicht warum, ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollte ich dir geben. Frag mich nur nicht alleine, frag nicht warum. Frag nicht, warum ich weine, frag nicht, warum. Wir gehen auseinander, morgen küsst dich ein anderer. Dann willst du nicht mehr fragen, warum. Das Lied ist aus, das ich für dich gesungen, beim letzten Klang ward mir nach dir so bang. Das Lied ist aus, die Melodie verklungen, nichts blieb von der Musik zurück, ein Echo nur von Liebe. Frag nicht, warum ich gehe. Frag nicht, warum. Was immer auch geschehe. Frag nicht, warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollte ich dir geben. Frag mich nur nicht das eine, frag nicht warum. Frag nicht, warum ich weine, frag nicht warum. Ja, frag nicht, warum ich gehe. Morgen küsst dich vielleicht ein anderer. Wer wird Katalonien küssen? Der US-amerikanische Geheimdienst? Wer wird Katalonien küssen, wenn es von Spanien sich loslöst? Mit Russland werden sie nicht gehen. Vielleicht China wäre eine Option. Die Chinesen kaufen ja im Moment hier die halbe Küste, um ihre fürchterlichen Containerhäfen zu bauen. Vom amerikanischen Geheimdienst würde im Falle der Unabhängigkeit von Katalonien würde natürlich die neue Regierung dann selbstverständlich geküsst werden, ob sie will oder nicht. Ja. Nee, aber das Lied fand ich jetzt also sehr schön, gerade weil die Liebe ist zu Ende, das Lied ist aus, wenn man das sich anguckt, diese Geschichte da mit den zwei Nationalismen, die sich da hochschaukeln und eben nicht nur in Äußerungen von den jeweiligen Fürsten da und den Parteileuten, sondern eben auch bei den Leuten, bei der Bevölkerung. Ja? Also der Hass wird immer deutlicher. Vielleicht, was Hass ist, noch mehr von Seiten von Restspanien gegenüber den Katalanen als umgekehrt. Aber das ist wirklich eine Sache, die uns nichts anzugehen hat. Ich meine jetzt nicht wir, weil wir Ausländer sind, sondern uns in dem Sinne, die Leute, die arbeiten oder arbeitslos sind oder so, das ist uns egal. Ja? Unsere Feinde sind immer die, die oben sitzen, ne? Und da müssen wir uns kümmern. Und also deshalb, was du ganz am Anfang zitiert hast, da von der Demonstration, bei diesen Slogans, die da gerufen werden, unser Führer ist Arthur Maas, ne? Diesmal ist es halt der und früher war es der Adolf Hitler. Ne? Also das ist die Gefahr, die in jedem Nationalismus drinsteckt. Und ein Kumpel von mir, der fasst es dann immer so zusammen und sagt, jeder Patriot ist ein Idiot. Also schöner und klarer kann man das, glaube ich, nicht formulieren. Es ist natürlich schwierig, mit Menschen zu diskutieren oder rational zu argumentieren. Ich habe in meinem Haus eine wundervolle Frau wohnen. Ich habe die wohnen, das klingt doof. Bei mir im Haus wohnt eine wundervolle Frau, die ist Uni-Professorin, die ist überzeugte Katalanistin, die ist Independentista, die ist links, die ist kritisch, die ist feministisch, aber die ist Barça, die ist was du willst, aber die ist im Moment glücklich. Sie glaubt, jetzt wird die Unabhängigkeit kommen. Die Leute fühlen so und gegen ein Gefühl kann man nicht rationell mehr andiskutieren. Ich habe es auch aufgegeben, über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, auch die meisten Leute haben es satt, weil seit Monaten werden wir ja mit diesem Monothema bombardiert von allen Seiten. Besonders hier in Katalonien hört man nichts anderes. Es gibt keine einzige Nachrichtensendung, die nicht mit irgendeiner Äußerung zur Unabhängigkeit, zum Katalanismus beginnt, weiterführt und schließt. Es gibt nichts anderes. Das ist wirklich ein bisschen besorgniserregend in einer Zeit, in der wirklich die Menschheit gewaltige Probleme hat, vielleicht sogar zu überleben, in der der Planet immer weiter in eine Art Müllplanet, in eine Art Science-Fiction-Müllplanet abdriftet, wo die Ozeane anfangen zu stinken, wo die Küsten verseucht werden, wo die Polkappen schmelzen, wo es riesige Elendsbewegungen gibt auf der ganzen Welt. Und da so einen Punkt monatelang den Leuten um die Ohren zu hauen, das ist schon eine Leistung. Das ist schon eine ideologische Leistung der Massenpropaganda, die man ja mit einem Buhruf eigentlich begleiten sollte, weil es eben andererseits natürlich auch sehr traurig und sehr doof ist. Und dann kommt der Südtiroler Schützenbund hier an und solidarisiert sich mit allen, natürlich mit den Schotten und mit den Flamen, hat er gesagt. Ja, dort sieht man ja schon mehr in Belgien als hier, wohin das führt. So fängt es an und am Ende schließt sich der bayerische Freistaat da auch aus Deutschland, ja, dann haben wir es endgültig verschissen, wenn das so weit kommt. Gut, noch ein Lied von Marlene Dietrich und dann geben wir ein paar weitere Hintergrundinformationen. Das nächste Lied hat auch etwas mit der Abspaltung Kataloniens von Spanien zu tun. Natürlich, die gute Dietrich wusste das nicht, als sie das gesungen hat, aber die Symbolkraft dieses Liedes ist ganz klar. Das Lied heißt Adieu, Marlene Dietrich. Sag mir adieu, frag nicht und geh, es tut mir weh, wie dir. Dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas. Und es zerbricht wie wir. Was man gewonnen ist bald zerronnen wie Schnee im Sommer. Um

Is it possible to befriend them? Is it possible to deny them? I wish I would be there. Let's face it, I have arrived, but there my suitcase has not arrived. Zwischen den zwei Hälften der Verdunkelung strömt das Tageslicht ins Zimmer. Mit Vehemenz, als hätte es 100 Jahre Philosophie in Göttingen studiert. Es wird mich früher oder später in die Tatsachen verwickeln, die diese Zeitzone so mit sich bringt. I count my options. Habe ich noch alle beisammen, die sieben Sachen? Brille, Notizblock, Stift, Karten, Schlüssel, Geld und Pass. And can I actually face it? The thing called outside. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 13. September 2014. Willkommen zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema Berlin, Thema Justiz. Die NPD hat bei ihren Wahlkämpfen in Sachsen und Thüringen gern Schlagermusik gespielt, etwa von Helene Fischer und der Kölner Gruppe Die Höhner. Das könnte die Rechten jetzt teuer zu stehen kommen. Fischer hat vor dem Erfurter Landgericht bereits eine einstweilige Verfügung erwirkt. Die Höhner wollen das auch. Die Stücke, so argumentieren sie, dürften nicht ohne Zustimmung der Urheber zu Werbezwecken verwendet werden. Besonders zu politischen Werbezwecken. Spielt die Partei die Lieder trotzdem, drohen ihr bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld. Darüber hinaus sieht der Kölner Rechtsanwalt Winfried Seibert sogar einen Anspruch auf Schmerzensgeld. Die Mitglieder der Höhner engagieren sich seit Jahrzehnten gegen Neonazis und die Diskriminierung von Minderheiten. Ihr Lied »Wenn ich jetzt, wann dann« würde von der NPD für diametral entgegengesetzte Ziele missbraucht. Laut Urhebergesetz bestehe ein Anspruch auf Schadensersatz. Gut, wollen wir mal hoffen, dass sie die Nazis zum Zahlen kriegen. Berlin, Thema Rentenversicherung, Thema Zuwanderung. Die Gastarbeiter der ersten Generation gehen inzwischen in Rente. Eine Studie zeigt, sie zählen zu den Verlierern des Sozialstaats. Hierzu führt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche Folgendes aus. Die Hochphase deutscher Anwerbepolitik liegt genau 5 Jahrzehnte zurück. Prekär ist die Lage der ersten Gastarbeitergeneration geblieben. Sie erreicht inzwischen das Rentenalter und eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, zeichnet ein erschütterndes Bild ihrer Lebensumstände. Die ehemaligen Gastarbeiter seien auch im Alter am unteren Rand der Gesellschaft überrepräsentiert, notieren die Autoren dieses Berichts. Sie erhielten deutlich niedrigere Renten, trügen ein extrem hohes Armutsrisiko und wohnten noch immer bescheiden. Die umworbenen Erwerbskräfte von einst zählen zu den Verlierern des Sozialstaats. Wir erinnern, in den 60er und 70er Jahren zog es Millionen Migranten aus Südeuropa in die Bundesrepublik. Es sollte ein Geschäft auf Gegenseitigkeit werden. Sie erledigten jene ungeliebten Jobs im Bergbau oder an Hochöfen, für die die Unternehmen keine einheimischen Arbeitskräfte fanden. Dafür versprachen ihnen die Anwerber, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen und irgendwann als gemachte Frauen und Männer heimzukehren. Beides sollte sich als Trugschluss erweisen. Ein Großteil der Gäste kam, um am Ende für immer zu bleiben. Und wer aus Portugal, Spanien, Italien oder der Türkei stammte, der verdiente meist weniger als seine deutschen Kollegen und fand sich häufiger auf dem Arbeitsamt wieder. Die Spätfolgen zeigen sich in neuen Daten der Rentenversicherung, die das WSI analysiert hat. Demnach erhalten männliche deutsche Ruheständler heute eine gesetzliche Altersversorgung von durchschnittlich 1.109 Euro, Frauen 572 Euro. Den ehemaligen Gastarbeitern überweist die Rentenkasse aber nur 789 Euro, Frauen 427 Euro. Die schmalsten Ruhegelder erhalten Migranten aus der Türkei. Unter ihnen gab es viele ungelernte Arbeiter. So kommt es, dass gerade sie häufig von Altersarmut bedroht sind. Unter den Senioren mit deutscher Staatsangehörigkeit liegt dieses Risiko bei 12,5%. Unter ehemaligen Gastarbeitern gelten dagegen 41,8% als armutsgefährdet. Daher verstehen die Wissenschaftler ihre Studie als aktuelle Mahnung. Auch derzeit erlebt die Bundesrepublik eine Einwanderungswelle. Allein im vergangenen Jahr zählten die Statistiker rund 400.000 mehr ein als Ausreisende. Wieder handelt es sich vor allem um Menschen aus dem Süden Europas, die auf der Suche nach Arbeit ihre kriselnden Heimatländer verlassen. Und wieder buhlt die Bundesrepublik im Ausland um Personal. Allerdings geht es dieses Mal um spezialisierte Kräfte. Inzwischen ist der Akademikeranteil der neu Zugewanderten höher als der der einheimischen Bevölkerung. Neuer russischer Hilfskonvoi überquert ukrainische Grenze. Russische Medien sprechen von 200 bis 300 Fahrzeugen. Die ersten seien schon Richtung Lugansk unterwegs. Der ukrainische Ministerpräsident Jatsenyuk warf Russland heute vor, er wolle die Ukraine zerstören. US-Außenminister Kerry schmiedet Bündnis gegen IS-Miliz. Bei seinem Türkei-Besuch sagte er, bislang hätten 40 Staaten verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung zugesagt. Der Iran soll nach dem Willen der USA an der Allianz nicht beteiligt werden. Washington spricht inzwischen von einem Krieg gegen den IS. Merkel prüfte offenbar stärkere Beteiligung Deutschlands im Kampf gegen IS-Miliz. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, will die Kanzlerin morgen kommende Woche mit den zuständigen Ministern darüber beraten. Laut Bild-Zeitung bereiten sich 40 Bundeswehr-Fallschirmjäger auf eine Ausbildungsmission im Nordirak vor. Treffen der EU-Finanzminister in Mailand. Dabei soll es vor allem um Maßnahmen gehen, mit denen die schwache Konjunktur belebt werden kann. Als Grundlage dient ein gemeinsames Papier von Deutschland und Frankreich. Gestern hatten sich bereits die Finanzminister der Euro-Länder auf Investitionen in Milliardenhöhe geeinigt. Das Wetter heute ist es im Nordwesten nach Auflösung von Nebel und Hochnebel überwiegend freundlich, sonst gibt es viele Wolken. Im Osten gewittert es kräftig. Höchsttemperaturen 12 bis 24 Grad. Jo, vielen Dank an die Kollegin mit der schönen Stimme von der ARD. Die Nachrichten waren natürlich nicht so schön. Madrid. Angst vom Wähler. Um einen drohenden Machtverlust in den Kommunen abzuwenden, will der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy eine Wahlrechtsreform erzwingen, die wohl ihresgleichen sucht. Denn schon bei den Kommunalwahlen im kommenden Mai könnte seine Volkspartei PP auch 3 Metropolen verlieren, Madrid, Valencia und Sevilla. Deshalb will Rajoy seine absolute Mehrheit im Parlament nutzen, um, Achtung, ein Gesetz zu verabschieden, das der Partei mit den meisten Stimmen das Bürgermeisteramt sichert. Ja, Sie haben richtig gehört. Es werden Koalitionen verboten. Es wird also ein Koalitionsverbotsgesetz geben. Das ist einmalig und unerhört in einer Demokratie. Die PP, die in knapp der Hälfte der 8.116 Gemeinden regiert, darunter in 40 von 50 Provinzhauptstädten, fürchtet vor allem linke Bündnisse mit Protestparteien wie Podemos, Wir können, übersetzt, und Bürgerinitiativen. Die Konservativen verkaufen das neue Wahlrecht als Teil eines Antikorruptionspakts zur Wiederbelebung der Demokratie. Es ist nicht zu fassen. Ich muss hier leider lachen, aber das Lachen bleibt mir fast im Halse stecken. Doch das Argument, dass Bündnisse die Korruption befördern, ist vorgeschoben. 3/4 aller Bestechungsskandale wurden in von Konservativen oder Sozialisten allein regierten Gemeinden aufgedeckt. Das heißt, der Augenschein, die Realität widerspricht jedem Argument, was diese Leute da anführen. Es ist eigentlich eine Verhöhnung. Und es ist eine Veruntreuung der Demokratie. Ja, noch einmal das leidige Thema V wie Victoria. Wir haben gesehen, die Demo hat stattgefunden in Katalonien. Wir zitieren einmal ein paar Pressestimmen zu diesem Thema. Da kommt die Junge Welt heute mit folgender Meldung: Historischer Tag für Katalonien, 1,8 Millionen Menschen demonstrieren in Barcelona für die Unabhängigkeit. Jawohl, die Guardia Urbana, die Stadtpolizei von Barcelona, schätzte die Teilnehmerzahl, also wie gesagt, auf 1,8 Millionen Menschen, während die Delegación del Gobierno, die Vertretung der spanischen Zentralregierung, nur 520.000 gezählt haben wollte. Am Donnerstag halten die Kulturorganisationen Omnium Cultural und die katalanische Nationalversammlung ANC, klingt wie der African National Congress, ist es aber nicht, das dritte Jahr in Folge aus Anlass des katalanischen Nationalfeiertags zu einer Großdemonstration für die Unabhängigkeit aufgerufen. Nach der 400 Kilometer langen Menschenkette 2013 sollten die Menschen also, wie gesagt, dieses berüchtigte V bilden. Das steht für Voluntad, Wille, Votar, Abstimmen, Bia, Weg, Victoria, Sieg. Jeder kann da etwas hineininterpretieren. Über das Internet sollten sich die Teilnehmer für bestimmte Abschnitte der Strecke anmelden. Zunächst liefen diese Einschreibungen zwar nur langsam an, letztlich überschritt die Zahl der Anmeldungen aber die 500.000. Die tatsächliche Beteiligung am Donnerstag übertraf dann aber alle Erwartungen. Viele Schätzungen lagen noch höher als die offiziellen Angaben der Polizei und gingen von 2 Millionen Demonstranten aus. Von der größten Demonstration in der Geschichte Europas sprachen die Veranstalter. Schon im Vorfeld war absehbar gewesen, dass die diesjährige Diada Nacional ein besonderer Nationalfeiertag werden würde. Zum einen jährte sich sein Anlass, die Niederlage Kataloniens gegen die spanischen und französischen Truppen im Erbfolgekrieg 1714 zum 300. Mal. Zum anderen soll am 9. November eine Volksabstimmung über die Loslösung Kataloniens von Spanien durchgeführt werden. Während nach Umfragen mehr als 80% der Katalanen dieses Referendum befürworten, verweigert die spanische Zentralregierung die Durchführung. Die diversen Aktionen an diesem Tag waren deshalb Demonstrationen, die zum einen gegen die Haltung Madrids protestierten, zum anderen aber auch Druck auf die katalanische Regierung ausüben sollten, nicht nachzugeben. Der Feiertag selbst begann neben mehreren offiziellen Festakten um 10.30 Uhr mit einer Gedenkveranstaltung für Gustavo Muñoz. Der 16-jährige Jungkommunist war am 11. September 1978 von der Polizei erschossen worden. Pilar, eine ehemalige Genossin des Ermordeten, erinnerte auch an die zahlreichen weiteren Opfer, die es seither im sogenannten demokratischen Spanien gegeben hat, und an die über 400 politischen Gefangenen, für deren Situation sie eine Lösung forderte. Sie solidarisierte sich zugleich mit den unterdrückten Völkern der Westsahara und Palästinas und rief zum Widerstand gegen die rassistische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik des spanischen Staates auf. Verlesen wurde ein Brief von Lola López, einer inhaftierten ETA-Aktivistin. Zeitgleich fand im multikulturell und proletarisch geprägten Stadtteil Raval ein Stadtteilfest statt, mit dem gegen eine von der Stadtverwaltung genehmigte Zusammenrottung der neofaschistischen Alianza Nacional protestiert wurde. Diese hatte eine Kundgebung gegen den Separatismus angekündigt. Letztlich fanden sich, abgeschirmt von einem starken Polizeiaufgebot, lediglich rund 50 Faschisten ein. Bei einer weiteren Aktion in Madrid versammelten sich etwa 20 Neonazis in der Nähe der katalanischen Vertretung. Insgesamt prägte aber eine euphorische und feierliche Stimmung die Ereignisse, so die junge Welt. Unter den Menschen, die seit dem frühen Morgen die Straßen Barcelonas füllten, waren viele, die aus anderen Teilen des spanischen Staates gekommen waren, um diesen historischen Tag mitzuerleben. So wollten zwei ehemalige politische Gefangene aus dem Baskenland die Diada möglichst intensiv miterleben und waren vom frühen Morgen bis zum Abschlusskonzert um Mitternacht auf den Beinen. Ein historisches Ereignis, das vor 5 Jahren niemand für möglich gehalten hätte, kommentierten sie ihre Erlebnisse. Allerdings zeigten sie sich skeptisch gegenüber der zu erwartenden Haltung der spanischen Regierung. Zitat: Sie wird mit allen Mitteln versuchen, diesen Prozess zu torpedieren. Schmutziger Krieg und Repression werden auch im Kampf für die Unabhängigkeit Kataloniens nicht ausbleiben. Ein Mitglied der für ihre spektakulären Aktionen bekannten andalusischen Arbeitergewerkschaft SAT zeigt sich optimistischer. Dieser Prozess ist einzigartig. Getragen von einer breiten Volksbewegung ist er nicht mehr aufzuhalten. Nach Abschluss dieser Großkundgebung auf der Avinguda Diagonal und der Gran Via organisierte die radikale Linke, wie schon in den vergangenen Jahren, eine weitere Demonstration mit konkreten Forderungen. Unabhängigkeit, damit wir alles ändern können. Die Teilnehmerzahl lag auch hier bei Zehntausenden. Jetzt blicken natürlich alle Augen gespannt auf das, was nächste Woche in Schottland passieren soll. Also wie gesagt, eine Woche nach diesem Nationalfeiertag entscheiden dann die Schotten, ob sie sich aus dem britischen Königreich lösen. Doch während David Cameron die Abtrünnigen umwirbt, kam vom spanischen Regierungschef Mariano Rajoy bisher kein attraktives Angebot an die Katalanen. Das hält die Zentralregierung wohl nicht für möglich, schreibt der Spiegel. Denn verfassungsrechtlich ist es so gut wie ausgeschlossen, die Trennung von Spanien zu beschließen. Ein Referendum, dessen Ergebnis verbindlich wäre, könnte nur das Parlament in Madrid durch eine Verfassungsänderung ermöglichen. Allerdings haben 86% der Abgeordneten bereits eine solche Sondierung über die Abspaltung abgelehnt. Vor 9 Jahren war schon einmal ein ähnliches Vorhaben abgeschmettert worden. Ich werde dich das Referendum nicht durchführen lassen, verkündete Rajoy vor kurzem dem Katalanen Mas. Obwohl 5,5 der 7,5 Millionen Einwohner Kataloniens nicht dort geboren wurden, sondern zugewandert sind, fühlen sich 60% von ihnen vorrangig als Katalanen. Bis vor 4 Jahren war es laut einer Studie der Autonomen Universität Barcelona erst etwas mehr als ein Viertel. Und während 2010 nur ein Fünftel für die Abspaltung war, befürwortet sie heute etwa die Hälfte. Umfragen zufolge wollen im November mehr als 57% für einen eigenen Staat stimmen. Vor einigen Wochen gaben allerdings 38% der Befragten an, dass sie einen dritten Weg vorziehen würden, einen Verbleib bei Spanien, vorausgesetzt die Zentralregierung in Madrid garantiert Katalonien mehr Autonomie. Der Spiegel wirft dann einen kleinen Blick zurück in die Geschichte Kataloniens. Hier heißt es, fast 40 Jahre lang war die katalanische Sprache unter Franco verboten. 3 Jahre nach dem Tod des Diktators im Jahr 1975 gab sich das Königreich eine demokratische Verfassung, die den Staat der sogenannten Autonomien definierte. Katalonien sowie 16 weitere Regionen erhielten eine Landesverfassung, die Selbstverwaltungsrechte einräumt. Seit 1980 wählen die Katalanen ihr eigenes Parlament, sie haben eine eigene Polizei, Schüler werden auf Katalanisch unterrichtet. Das ist die Situation im Moment hier in Katalonien, was die Autonomie betrifft. Schauen wir auf die Seiten der großen Tageszeitungen. Was gibt es heute im Internet zu berichten? Der Spiegel kommt mit einem Bericht über den getöteten Journalisten Foley. Foleys Eltern sollen von US-Regierung unter Druck gesetzt worden sein, heißt es da. Die Frage, hat die US-Regierung die Eltern von James Foley davon abgehalten, Lösegeld für die IS-Terroristen zu zahlen? Das behauptet die Mutter des getöteten Journalisten. Ein Sprecher von Präsident Obama weist den Vorwurf zurück. Dann geht es um Milliardenhilfen, die jetzt in die Ukraine gepumpt werden sollen. CDU-Fraktionsvize warnt vor Ukraine-Rettungspaket. Die Ukraine steckt durch die Krise im Land in großen finanziellen Schwierigkeiten und wünscht sich Unterstützung aus dem Westen, auch von Deutschland. Doch in der Union gibt es Vorbehalte gegen allzu großzügige Hilfen. Klar, wer soll die kriegen? Wohin sollen die Gelder gehen? Welche Multimilliardäre werden mit diesem Geld was finanzieren und wo wird dieses Geld schließlich landen? Dann weiter zum Ukraine-Krieg. Ukraine wirft Putin geplante Auslöschung des Landes vor. In der Ostukraine herrscht Waffenruhe, doch der Krieg der Worte zwischen Kiew und Moskau geht weiter. Der ukrainische Regierungschef wirft Russlands Präsident vor, sein Land als unabhängigen Staat eliminieren zu wollen. Und so weiter. Das Lied wird schon jetzt seit Monaten gesungen, seit Jahren. Gut, das war der Spiegel. Schauen wir mal auf die Seite der Taz. Ich tippe die mal ein, taz.de, und gucken wir mal, was da zum Vorschein kommt. Da geht es als Hauptthema um die muslimischen Jugendlichen in Deutschland. Seit dem Gazakrieg wird über Antisemitismus diskutiert. Muslimische Jugendliche klagen, dabei werde viel über sie, aber wenig mit ihnen geredet. Dann bringt der Spiegel mehrere Artikel zu diesem Komplex. Anschläge auf Moscheen, die alltägliche Anfeindung, Debatte Israel-Kritik, Feigheit vor dem Freund und Israel-Kritik in Berlin. Da geht es um eine Demo ohne Denkverbote. Dann wurde ein Rassismusskandal in einer Polizeischule aufgedeckt. In Nordrhein-Westfalen beschimpft ein angehender Polizist eine Kommilitonin rassistisch. Nun wird auch gegen andere aus der Klasse ermittelt, die mitmachten. Ein Thema, das im Moment in Deutschland die Menschen bewegt, ist das sogenannte TTIP-Abkommen. Es geht um den sogenannten fürchterlichen Investoren- oder Investitionsschutz. Wenn der Investitionsschutz gestrichen wird, sind die EU-Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada vom bösesten Teil befreit. Das schreibt die Taz. Dazu vielleicht ein paar Gedanken, die Taz hier schreibt. Es gibt horrende Ungerechtigkeiten in dieser Republik, aber der Rechtsstaat Deutschland funktioniert. Bürger, Institutionen und Unternehmen können Gesetze und Institutionen vertrauen. Missbrauch ist selten. Deutschland ist keine Bananenrepublik, schreibt die Taz. Sehr staatstragend formuliert. Deshalb ist es gut, dass eine Rechtsstaatspartei wie die SPD sich dagegen wehrt, wenn der Rechtsstaat ausgehebelt werden soll. Ein Investitionsschutz, durch den Unternehmen ihre Streitigkeiten mit Staaten vor separaten Schiedsgerichten aushalten können, auch noch geheim, würde einen juristischen Staat im Staat schaffen, eine Nebenrechtsprechung etablieren, die den Rechtsstaat Deutschland aushöhlen würde. Weltweit gibt es derzeit etwa 3000 zwischenstaatliche Verträge zum Investitionsschutz. Allein Deutschland hat rund 130 abgeschlossen. Was steckt dahinter? Es sind meist Abkommen mit Staaten, die Probleme mit ihren Rechtssystemen haben, etwa Südafrika, Kasachstan oder China. Hier werden Investitionen sogar erleichtert, wenn Unternehmen sie durch Nebenabsprachen, nicht durch staatliches Handeln, gefährdet sehen müssen. Aber in den Freihandelsverträgen der EU mit den USA und mit Kanada hat der Investitionsschutz nichts zu suchen. Längst nutzen Konzerne nämlich weltweit die Schiedsgerichte dazu, Staaten mit Klagen regelrecht zu überziehen und auszubeuten. Es wird da von einer Rechtsstreitindustrie gesprochen, wo tausende New Yorker Anwälte gewieft mit allen Wassern die Staaten verklagen und Milliarden aus den Staaten herauspressen. Philip Morris fordert so von Uruguay und Australien Milliardensummen, weil diese Länder schärfere Raucherschutzgesetze erlassen haben und deshalb der Profit des US-Tabakmultis leidet. Das muss man sich einmal vorstellen. Da kann eine Giftfabrik praktisch einen Staat verklagen, der sie daran hindert, ihre Giftfabrik in ein Wohngebiet zu setzen, mit dem Argument, das schmälert unseren Profit. Dabei ist eine neue gesellschaftliche Entwicklung in der ganzen Welt Ursache für diese Gesetzesänderungen. Ähnlich bizarr schreibt die Taz, dass der Energiekonzern Vattenfall etwa 4 Milliarden Euro von der Bundesregierung fordert, weil sie nach dem Super-GAU von Fukushima die Atommeiler der Schweden abgeschaltet hat. Und es sieht nicht nur danach aus, als ob Vattenfall gewinnt. Nein, die deutschen Konzerne, denen durch die Abschaltung ihrer Meiler ebenfalls Milliardengewinne durch die Lappen gehen, dürfen nicht klagen, weil es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Das heißt, ein ausländischer Investor kann der Bundesregierung praktisch Milliarden aus dem Bundeshaushalt herausleiern mit fadenscheinigen Argumenten, während das ein einheimischer Unternehmer nicht kann. Gut, was da also auf uns zukommen sollte, wenn das TTIP-Abkommen durchgesetzt wird, ist also das. Klagen, Klagen, Klagen. Der Kapitalismus klagt, Wall Street überzieht die Welt mit Klagen für entgangene Gewinne. Und meistens sind dann die Wall Street-Anwälte viel besser ausgebildet als die Einheimischen und können die mit Verträgen und auf Englisch formulierten Klauseln in Schach halten und über den Tisch ziehen. Ja, ja, aber wieder ein schönes Beispiel dafür, worum es eigentlich geht. Ja. Staat immer weiter rausdrängen, rausboxen aus dem öffentlichen Raum und jetzt eben sogar die Justiz ersetzen wollen durch eine private Justiz der multinationalen Konzerne. Ja. Das ist die Tendenz. Im Ökonomischen natürlich genau gleich, was die hier Krise nennen. Das dauert ja jetzt schon 7 Jahre inzwischen. Ne? Und seit Beginn der Krise, kommen sie uns dauernd mit diesem Geschwätz, grüne Zweige werden bald aufblühen und da hinten ist Licht am Ende des Tunnels und so. Aber langsam müsste eigentlich dem Blödesten noch klar werden, dass es eben keine Krise ist, in dem Sinne, es fängt irgendwann mal an, hört dann irgendwann mal wieder auf, sondern es geht darum, eine neue Gesellschaft hier einzusetzen und zu konstruieren. Wenn man vor 20 Jahren noch geredet hat von der Zweidrittelgesellschaft, dass die also, um weiterhin ihre Geschäfte machen zu können, nur noch 2/3 der Gesellschaft brauchen und das 1/3 halt irgendwie noch mitgezogen werden muss. Inzwischen geht es um eine 20% Gesellschaft und 80% müssen mitgezogen werden oder eben nicht mehr. Ne? Und was hat sich getan seither? Dann ist also besonders hier in Spanien dieser sogenannte 15M aufgetaucht, ja, mit Straßenaktionen, Demonstrationen, Protesten, Streiks auch, ne, hat es gegeben, zum ersten Mal schon mit Zapatero und dann nochmal mit Rajoy. Ne? Aber eben diese Bewegung auf der Straße, sagen wir, das kam irgendwann mal an den Punkt, wo es eben nicht mehr weitergeht. Unter anderem deshalb, weil man eben leider nicht jeden Tag demonstrieren kann und weil eben auch ganz massiv von oben mit der Polizei die Sache gebremst wird. Gut, wie geht's weiter? Was in letzter Zeit wieder Hoffnung gibt, sind jetzt eben doch auf dem parlamentarischen Weg Wahlen. Ja. Und die letzte war diese Europawahl hier, wo auf einmal eine neue Gruppierung sich präsentiert hat, Podemos, also wir können, wie yes we can, und wo die also jetzt, im Mai war das, auf Anhieb nach nur 3 Wochen, wo die überhaupt angefangen haben zu existieren, wo die dann 1,2 Millionen Stimmen gekriegt haben. Und seither sind die immer weiter angewachsen, immer weiter angewachsen. Die werden sich jetzt im Herbst zum ersten Mal als Partei konstituieren. Und was dann ansteht, bald sind die Parlamentswahlen, also die Generalwahlen hier. Und jetzt sieht man, dass die herrschende Klasse eben ganz, ganz stark den Schwanz eingezogen hat und Angst kriegen. Also nicht nur die regierende Partido Popular, sondern insbesondere auch die sogenannte sozialistische Partei, die also praktisch jetzt schon tot ist. Ne? Und jetzt das Interessante ist, die ersten Wahlen, die es jetzt geben wird, sind die Munizipalwahlen, also Rathaus, Gemeinderat oder wie man sagen will, was hier in Katalonien natürlich von dieser rechtskonservativen CiU beherrscht wird und in Madrid von der rechtskonservativen PP. Und in der Nachfolge, im Zusammenhang mit diesem 15M-Bewegung und Podemos, konstituieren sich jetzt sowohl hier in Barcelona wie auch in Madrid, also in Madrid nicht nur Rathaus, sondern auch die Comunidad Madrid, neue Gruppierungen, die nennen sich hier in Barcelona Guanyem oder in Ganemos in Madrid. Und die eine sehr starke Unterstützung erfahren, eben von dieser neuen Partei Podemos und auch besonders von Nachbarschaftsvereinigungen, so die jetzt überall ihre eigenen Kandidaten aufstellen. In Madrid kommt noch dazu, dass die Izquierda Unida, also die einzige Partei, die man überhaupt noch als links bezeichnen kann, dass die sich da auch anschließen wollen. Also in diesem Sinne gibt es wieder ein bisschen Hoffnung, denke ich. Und in diesem Sinne gibt es natürlich auch die Gegenmaßnahmen. Wir hatten gesehen, die neofrankistische Regierung bereitet gerade ein Koalitionsverbotsgesetz vor, das auf kommunaler Ebene den Parteien verbietet, zu koalieren und damit ein Rathaus zu übernehmen, um zu verhindern, dass ihre eigenen korrupten Bürgermeister bei den nächsten Wahlen aus den Rathäusern fliegen. Dieses Gesetz ist in der Mache und sie nennen das Gesetz zur Minderung der Korruption. So eine Frechheit, so eine Dummheit, wir haben das vorhin in den Nachrichten verlesen. 3/4 aller Korruptionsfälle finden in den Rathäusern statt, die von diesen Leuten regiert werden. Und sie kommen nun mit dieser Lüge an die Öffentlichkeit, um ein antidemokratisches Verbotsgesetz für Koalitionen auf Rathausebene zu machen. Das ist unglaublich, das ist unfassbar. Das ist ein Fall für den Internationalen Gerichtshof, für die UNO und für Brüssel wahrscheinlich auch noch. Das wird natürlich Jahre dauern. Dass sie das gerne wollen oder möchten, das Gesetz da zu ändern, dass also damit verhindert werden soll, dass mehrere kleinere Parteien sich zusammentun und den Bürgermeister dann stellen, wollen die sagen, dass eben nur noch die Partei, die wirklich die meisten Stimmen gekriegt hat, mit einfacher Mehrheit dann Bürgermeister stellen kann. Dass sie das gerne wollen, das glaube ich gerne. Auf der anderen Seite ist es nicht so klar, ob sie sich wirklich trauen, ja, weil die Protestbewegung dagegen ist sehr stark. Und die trauen sich alles, das hast du ja gesehen, bei dem Abtreibungsgesetz und bei diesen ganzen Kürzungen, die gehen da stramm durch. Gut, meine Damen und Herren. 15 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Ich kann das nicht verstehen, ruft ein Mann im Publikum. Klar, sagt der Moderator, sie sind viel zu dumm. 2 Bomben fallen auf China, es sind zum Glück Attrappen. Beim Aufprall sieht man, wie sie auseinanderklappen. Die eine wird zum Bügelbrett, die andere zum Orkan, den man gezielt gegen Migräne einsetzen kann. Wenn die Quelle der Weisheit versiegt, das Orakel der Popmusik lügt, stehst du da zum Glauben bereit, in den Zeiten der Zeitarbeit. In der Disco liegt ein Toter, der Kommissar bestellt ein Bier. Er sagt, er liegt jedes Jahr vor Weihnachten hier. Ich kann das nicht erklären, das ist einfach so. Schauen Sie nach, er hat ein Fuck Me Tattoo auf dem Po. Sie ziehen die Hose runter, da ist tatsächlich ein Tattoo. Aber alle auf der Kommissar sehen, da steht Fuck You. Wenn die Quelle der Weisheit versiegt, das Orakel der Popmusik lügt, stehst du da zum Glauben bereit? In den Zeiten der Zeitarbeit. Nun geht die Sonne unter, sie hat wie immer nichts gesehen. Wir gehen in den Park, wo Jogger ihre Runden drehen. Auch Prominenz ist da, das perfekte Paar, die zwei. Das Leben geht lachend mit dem Tod vorbei. Der Teufel ist eine Katze und den letzten Witz macht Gott. Er sagt, ich bin die Abkürzung von Goldfischkompott. Die Oma will ins Heim, wir sagen nein, wir brauchen das Geld. Es kann nicht jeder tun, was ihm gefällt auf dieser Welt. Wenn die Quelle der Weisheit versiegt, das Orakel der Popmusik lügt, stehst du da zum Glauben bereit? In den Zeiten der Zeitarbeit. Dankeschön. Niemandsland 91.4 FM. Wir sind praktisch in der Schlussphase unseres Programms. Sprechen wir über kulturelle Dinge. Lassen wir die böse Welt, die Politik beiseite. Sprechen wir einmal über Filme, Kino und allerlei Geschehen rund um die Kultur. Ich möchte auf einen Film hinweisen, der heißt Everyday Rebellion und diesen Film sollte man sich anschauen. Es geht um die Kraft der Revolte. Als den Aktivisten der Occupy-Bewegung 2011 in New York verboten wird, Megafone zu verwenden, was machen die? Die nutzen den einfachsten Verstärker, den es gibt. Sie wiederholen die Sätze ihrer Redner im Chor und verschaffen ihnen auf diese Weise Gehör. Die Dokumentation Everyday Rebellion handelt von den Formen und Mitteln des gewaltlosen Widerstands, mit denen Menschen in den USA, der Ukraine oder Syrien für mehr Freiheit und eine bessere Welt kämpfen. Die aus dem Iran stammenden Riahi-Brüder Arman und Arash nehmen den Zuschauer mit auf eine Weltreise zu den Brennpunkten der Proteste. Es ist ein kraftvoller Film über die Zähigkeit und Fantasie, die man braucht, um übermächtige Gegner zu besiegen. Die Riahi-Brüder verklären diesen Kampf nicht. Sie zeigen auch Tote und lassen den Zuschauer die Schmerzen eines Tritts oder das Brennen des Pfeffersprays in den Augen regelrecht spüren. Aber sie sind überzeugt, dass kaum jemand so vital ist wie ein Mensch in der Revolte. Du wolltest auf eine Veranstaltung hinweisen? Ja, hat natürlich auch irgendwas zu tun mit diesem Thema da, die Kraft der Revolte, weil genau diese neue Kandidatur jetzt hier für die Municipalwahlen, die also seither so existiert haben, der sichtbarste Kopf von denen ist diese Ada Colau, die also seit Jahren dieser Vereinigung ist da gegen die Zwangsräumung und sehr bekannt geworden ist. Und die haben sich dann also konstituiert, so ähnlich wie Podemos das macht, in den Stadtteilen, Zirkel, die sich da dauernd treffen, Zusammenarbeit mit Nachbarschaftsvereinigungen und so. Also das ist die diese Kandidatur. Und die wollen sich jetzt zum ersten Mal öffentlich vorstellen, nächste Woche, und zwar am Dienstag, den 16. September um 19 Uhr. Und wo wird es stattfinden? In den Cocheras de Sants. Also ich werde da hingehen, ich werde mir das mal angucken und ich bin total davon überzeugt, dass da so viele Leute kommen werden, dass die überhaupt keinen Platz finden da in diesen Cocheras. Prendiamoci la città, prendra la ciudad. Unter diesem Motto soll das also passieren. Nächsten Dienstag, 16. in der Carretera de Sants, Nummer 79, Metrostation Plaza de Sants. Ich hoffe, du wirst da dein Aufnahmegerät mitnehmen und uns mal eine wunderschöne Reportage mitbringen. Wenn ich es nicht vergesse. Ja. Ja, dann schreib's dir auf. Gut, was vielleicht noch nachzutragen wäre auch, das ist der sogenannte heiße Herbst, der erwartet wird. Die Behörden sprechen im Moment von einem heißen Herbst hier in Spanien. Das manifestiert sich dadurch, dass die Polizei nach eigenen Angaben und das spanische Innenministerium für diesen heißen Herbst sich mit Material und Ausrüstungsobjekten für die Aufstandsbekämpfung eingedeckt hat. Über 1 Million Euro werden jetzt für das sogenannte Antidisturbio-Material ausgegeben. Das heißt die Aufstandsbekämpfung. Die Protestierenden und Demonstranten sollen nach diesem Aufrüstungsprogramm mit 7000 Tränengasgeschossen für 196.000 Euro in Zukunft eingegast werden. 1.395 Schienbeinschützer soll es geben und 400 neue Sturmhelme. All das kommt natürlich zu dem dazu, was sie sowieso schon haben. Folgende Demos sind dabei speziell von der Polizei ins Visier genommen. Der 11. September ist ja nun vorbei, aber da ist der 28. September, da wird es eine große Kundgebung für freie, sichere und kostenlose Abtreibung geben. Der 21., 22. und 23. Oktober stehen bevor. Da werden die Studenten ihren Generalstreik gegen die sogenannte LOMSE abhalten, das heißt die schleichende Privatisierung des Bildungswesens. Sie fordern freie und öffentliche Bildung für alle. Am 24. Oktober wird es eine Demo gegen die Monarchie geben, anlässlich der Verleihung der Prinz-von-Asturien-Preise, eine Art spanische Nobelpreise. Am 9. November ist dann der sogenannte Consulta-Tag in Katalonien vorgesehen, das allegale Referendum der Separatisten für die Abspaltung Kataloniens von Spanien. Am 24. November beginnt die Woche der Protestmärsche der Empörten. Das heißt, neues Material, um die Leute einzunebeln, einzugasen und zu verprügeln, ist bereitgestellt für die spanischen Sturmtruppen. Verabschieden möchte ich mich heute aus dem Programm mit einem Lied zu einem Text von Erich Mühsam, dem Anarchisten, der im KZ von der SS ermordet wurde. Ich sage Tschüss, Werner, alles Gute, Adeo. Tschüss. Ja, zu diesem Thema da mit der Aufrüstung wollen wir es dann aber nicht unserem Reinhold Messmer nachtun, den es früher in die Höhe gezogen hat und jetzt in die Tiefe. Wir werden uns nicht verkriechen in den Höhlen da unten, weil dann, wenn wir das machen, sind wir noch näher dran an der Hölle als jetzt hier oben. Ja, gut, also ich verabschiede mich und dann will ich noch einen ganz, ganz super kurzen Nachruf auf Emilio Bertin machen. Also ich rufe ihm nach. Adieu. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Jetzt musst du den deutschsprachigen Hörern sagen, wer das ist. Die verstehen das nicht. Du musst sagen, das war einer der gierigsten und schrappigsten Bankiers, die die spanische Geschichte bisher erlebt hat. Einer der mächtigsten Privatmenschen, die es gegeben hat.

te tend. Pourquoi, pourquoi ces canons? Pour faire la guerre, mon enfant. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.